بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخوة الكرام، wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe in 200 Fragen und Antworten zur Aqidah von Sheikh Hafiz al-Hakimi. Er sagt in der Frage Nummer 115: Wie beschreibt der Koran das Stehen, al-Mawqif, am Tag der Auferstehung? Also den Platz, die Situation. Mawqif ist nicht unbedingt das Stehen, sondern der Ort des Geschehens, der Platz des Geschehens, wie wird es da sein, wie werden die Menschen dort sein, wie werden sie versammelt, all das beinhaltet das Wort Mawqif und mehr. Und er bringt hier Nummer 115 Verse aus dem Koran und wir nehmen 116 direkt mit, wo er Hadithe aus der Sunna bringt. Er sagt, Allah sagt, und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. Also, nur weil Allah im Diesseits noch nichts gegen sie unternimmt, heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht dass er unachtsam gegenüber sie wäre oder dass er ihr ihre Strafe nicht zukommen lassen würde. Er sagt, er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. An dem die Blicke starr werden, vor dem ganzen Ereignis, was passieren wird. Ihr kennt das, wenn man etwas Grauenhaftes sieht oder etwas unnormal ist, dann blickt man starr in diese Sache hin und sagt, Subhanallah, wie kann das sein? Er stellte zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend, ihr Blick kehrt zu ihnen nicht zurück und ihre Herzen sind leer. So beschreibt er die Menschen an dem Tag, die Djinn und die Menschen, beschreibt er so, wie sie sein werden. Ihre Blicke starr, sie kommen hastend, aber sie wissen nicht, was passiert. Ihr wisst, wenn man wenn auf einmal Erdbeben wäre oder von rechts und links Feuer ausbricht, man weiß nicht, was man dann eilt, man hastet, man so, ich weiß, dieses Hasten ist gemeint. Die Köpfe hochheben, man will schauen, was passiert oben, sieht man etwas, sieht man den Alabama, doch die Blicke kehren zu ihnen nicht zurück, die Blicke kehren nicht zurück, sie entweder sie sehen nichts oder sie werden blind und ihre Herzen sind leer, leer, sie waren im Diesseits leer und sie werden auch im Jenseits leer sein. Und in einem anderen Vers heißt es, den der Autor jetzt hier nicht erwähnt, und am jüngsten Tag werden sie blind erschaffen. Und er wird sagen, oh mein Herr, warum hast du mich blind erschaffen und ich war sehend? Und Allah wird zu ihm sagen, so ist zu dir meine Botschaft gekommen und du hast sie ignoriert, so werde ich dich im Diesseits bzw. im Jenseits ignorieren. Subhanallah. Möge Allah bewahren. Er sagt weiter, am Tag, da der Geist, das heißt Jibril, Ar-Ruh, und die Engel in Reihe stehen. Ja, und wenn die Engel um Reihe und Reihe kommen, وَجَاءَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, wenn die Engel Reihe um Reihe kommen. Sie werden nicht sprechen, außer wem der Alabama es erlaubt und wer Richtiges sagt. Keiner wird sprechen, weder Engel, noch Djinn, noch die Menschen werden sprechen oder es wird ihnen erlaubt sein zu sprechen, außer bis Allah subhanahu wa ta'ala es anfängt den Leuten zu erlauben. Ja, und auch nur diejenigen, der Richtiges spricht. Und er sagt, und warne sie vor einem Tag, der immer näher kommenden Stunde des Gerichts, an dem die Herzen vor Angst in die Kehle sitzen. Ja, dieser Tag ist so schlimm. Und die Herzen, die werden, ihr wisst das, wenn ihr richtig Angst hattet mal in eurem Leben, dann pocht euer Herz in der Kehle, ihr spürt das, und es wird noch schlimmer sein. An dem Tag, an dem die Kinder graue Haare bekommen, an dem die Gebärende oder die Schwangere ihr Kind sofort bekommt, weil das Schicksal so schlimm ist, subhanallah. Er sagt hier weiter, und sie unterdrücken ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde. Also die Ungerechten, sie werden niemanden zur Hilfe haben, für den man hören könnte. Weil ein Sünder, der kann sagen, ich frag den und den, ich war mit dem, ich habe mir Mühe gegeben, und der Gelehrte so und so, oder der Schehid so und so, oder der Gottesdiener so und so, kann gefragt werden. Aber der Ungerechte, der Nicht-Muslim, der nicht an Allah geglaubt hat, der geleugnet hat, der wird nicht mal den haben. Es wird ihm nicht zugehört und er wird nicht mal jemanden haben, an den sich wenden kann, dem man zuhört. Subhanallah. Er sagt weiter, es steigen die Engel und der Geist, also Jibril, zu ihm auf und an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Das heißt, ein Tag ist wie 50.000 Jahre im Jenseits. Subhanallah. Ein Tag. Und wenn es dann heißt, wir werden 50.000 Jahre warten, wie viele Jahre sind das dann? Subhanallah. Also ein Tag im Jenseits ist wie 50.000 Jahre hier. Und wenn man 50.000 Jahre im Jenseits wartet, wie lange ist dann das? Subhanallah. Das ist für diejenigen, die ungerecht sind. Doch für die Gläubigen wird es leicht sein, inshallah. Er sagt weiter, wir werden uns euch widmen, ihr beiden Schwerlastenden. Ja, das heißt, die Menschen und die Djinn. Schwerlastend deswegen, weil ihre Sünden schwerlasten. Ja, auf sie schwerlasten werden und sie erdrücken werden. Und auch, wir werden auch gleich sehen, was er bezüglich der Sunna dazu sagt. Er sagt in Frage 116, wie beschreibt die Sunna den Mawqif am Tag der Auferstehung? Er sagt, es gibt viele Hadith darüber, darunter der Hadith von Ibn Umar, radiallahu an, der berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in Bezug auf die Ayah, am Tag, der die Menschen sich um das Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dann stellen sich alle auf, Reihe um Reihe. Jeder von ihnen wird bis zur Hälfte seiner Ohren in seinem eigenen Schweiß stehen. Ja, dann wird es schlimm, weil dann erkennt man, oh, jetzt bin ich dran. Aber dann schwitzt man, ja, vor lauter Angst. Auch wenn es ganz kalt wäre, würde man schwitzen. In dem nächsten Hadith sagt er Ähnliches. Aber Hurayra berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen werden am Tag der Auferstehung so schwitzen, dass ihr Schweiß durch den Boden 70 Ellen durchsickert. Subhanallah. Und sie bis zu den Ohren, zu den Mündern bedeckt. Thawr, ein späterer Überlieferer, war nicht sicher, ob der Prophet Ohren oder Münder gesagt hatte. Spielt keine Rolle, es gibt mehrere Überlieferungen. Es gibt eine Überlieferung, wo sagt, die einen stehen bis zu ihren Füßen in ihrem eigenen Schweiß, die andere bis zum Knie, die andere bis zur Hüfte, die anderen bis zum Bauch, die andere bis zur Brust, die andere bis zu ihren Mündern, andere bis zu ihren Ohren und andere versinken ganz darunter. Subhanallah. In ihrem eigenen Schweiß, das ist schon ekelhaft genug. Aber das, weil man sieht auf einmal, dass das wahr ist, was die Muslime gesagt haben. Dass Allahs Versprechen Wahrheit ist und man selber so viele Sünden hat und man weiß, es gibt keine Rettung vor Allah außer zu ihm. Subhanallah. Meine lieben Geschwister, das ist wirklich nur kurz gefasst und wir versuchen, wie gesagt, die Sachen immer nur kurz durchzugehen. Man könnte zu jeder einzelnen Vers sehr viel erzählen. Man könnte auch sehr, sehr viele Verse dazu bringen und Hadith dazu bringen. Aber inshallah soll das ein Mukhtasar werden, ein kurzer Scharh, eine kurze Erklärung zu diesem schönen, wundervollen Werk, sodass man einen kleinen Einblick hat. Deswegen begnügen wir uns damit. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Bis zum nächsten Unterricht. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.